on a little journey deep inside yourself. Deep inside yourself. Hey, everyone. I'd like to take you on a little journey deep inside yourself. Breathe in and breathe out. Runterfahren. Die Deutsche Eierunion. Keller. Kerker, Kronspitze, Kirmes, Korken, Kalorien, Knaller, Koks. Da sind wir wieder beim Pairing. Connected. Haftbefehl. Den hat auch Norbert Witte bekommen. Der hat nämlich den Spreepark gekauft nach der Wende mit dem Eierhäuschen. Dem ganzen Eierhäuschen. Also hochstapeln ist ja wirklich eine Kunst. Das sollten wir eigentlich machen wir das schon alle. Ja, und ich liebe ja diese Leute. Zum Beispiel die Anna Sorokin. Kennst du die? Anna Delvey. Oder Anna wünscht dir was. Fake it until you make it. Das ist meine kleine Kaufhalle. Das spielt keine Rolle mehr für mich. Ich habe nicht viel, aber von allem etwas. Aber man muss schon geborene Hochfahrer sein. Das ist schon nicht so einfach. Die meisten Leute fahren ja eher in Keller, Kerker, in die Kronspitze, Korken, Dings, Kirmes oder ins Koks. Das ist dann der Knaller. Aber man kann Kalorien dabei verlieren, so sagt man. Jetzt nochmal hier diese Johanna Kräger. Muss man eigentlich Leute nennen, wenn man von denen so Sachen nimmt? Nee, eigentlich nicht, wenn man hochstapelt, oder? Dann kann man einfach sagen, das ist gar nicht von der Johanna Kräger, das ist eigentlich von uns. Hereinspaziert. Hochfahren. Ist nämlich die Frage, wo fahren wir hoch? Riesenrad. Fahrst du? Und was sehen wir dann? An der Wand hochfahren. Ich habe gehört, dass die Leute dann immer heimlich in den Westen geguckt haben. Das sieht man noch gar nicht rüber. Das ist eine Lüge. Warum Lügen? Das ist die, alle Hochfahrer sind Lügner. Wow, alle Hochfahrer. Wandhochfahrer. Ja, aber das ist auch der Gesellschaftsaufzug. Eier sind wohlschmeckend, schnell zubereitet, gehaltvoll. Deshalb, nimm ein Ei mehr. Die Doku über diesen Norbert Witte, ja, die startet mit umgefallenen Dinos, die man da sieht. Das ist nicht immer schön, die Geschichte ist selten schön. Und die Leute wollen halt immer Dinos, ne? Immer höher, immer größer. Dabei tut es doch auch ein Huhn, das ist doch auch ein Dino, ja? Der Norbert, der war halt ein Dino und kein Huhn. Oder vielleicht war er doch ein Huhn. Ein Chicken. Ein feiges Huhn. Na, aus dem Spreepark ist jedenfalls nichts geworden und ins Eierhäuschen ist er auch nicht gezogen. Anfangen? Cool. Ja, ich wollte nochmal hier mein Plädoyer für Anfang geben. Also, ich kann Ihnen sagen, das lohnt sich wirklich. Einfach mal alles stehen und liegen lassen. Und mal anfangen. A. N. F. A. N. D. E. N. Warum nicht einfach mal anfangen? Fangen Sie jetzt an. Das Dino ist ja auch das erste Huhn quasi. Ja. Also das Huhn ist Urhuhn. Das Urhuhn, ja. Das Urhuhn, genau. Und das Huhn ist jetzt heutzutage der letzte Dino. So haben sie sich jetzt abgewechselt. Fangen Sie jetzt an. Anfangen lohnt sich. Da hat man dann angefangen. Das ist so ein bisschen das Gegenteil wie von Vorstellen. Weil wenn man sich vorstellt, dann steht es vor einem und ist im Weg. Aber beim Anfang fängt man einfach an. Mit 3 Jahren habe ich ein Buch aufgeschlagen und meinen Eltern mitgeteilt, dass ich darin Eierbecher und Eier sehe. Und sie haben sehr gestaunt und festgestellt, dass ich auf die Buchstaben C und O zeigte. Und dann hat man mir ganz schlicht erklärt, dass das Buchstaben sind und ich wollte wissen, wie sie klingen. Innerhalb kurzer Zeit kannte ich alle Buchstaben und war in der Lage, ganze Wörter zu entziffern. Fangen Sie jetzt an. Warum nicht einfach mal anfangen? Endlich anfangen. Jetzt will ich aber auch mal was sagen. Also, sag mal, Jackie, ist dir mal aufgefallen? Die Buchstaben, ne? Die müssen doch Biografien haben. Also, die müssen doch irgendwie was erlebt haben oder irgendeinen Hintergrund haben, dass die so aussehen, wie die aussehen oder zu dem geworden sind, was sie geworden sind. Ich wurde 4, 5, 6, 7-jährig und konnte noch immer nicht flüssig lesen. Und meine Eltern haben sich überhaupt keine Sorgen gemacht. Und niemand hat gedacht, jetzt sollte er endlich lesen können. Fangen Sie doch endlich an. Hallo. Hallo. Fangen Sie jetzt an. Fernsehkoch Kurt Drummer über das Ei. Jeder Mann, dem es zum ersten Mal gelingt, ein Ei durch Kochen oder Braten in genussfertigen Zustand zu versetzen, entdeckt für sich das Ei des Kolumbus neu. Die Morgenröte der küchentechnischen Unabhängigkeit dämmert an seinem Horizont. Fangen Sie klein an, beim Ei. Fangen Sie an. Anfangen lohnt sich wirklich richtig. Wie soll ich am besten anfangen? Fangen Sie klein an, beim Ei. Es steckt nicht nur ganze Hühner darin, sondern auch die Möglichkeit, daraus die verschiedensten Gerichte herzustellen. Dazu kommt, dass man beim Umgang mit rohen Eiern Behutsamkeit und Fingerspitzengefühl bekommt. Und beides kann man auch in einer modernen Ehe gut gebrauchen. Eine verblüffend einfache Lösung für ein unlösbar scheinendes Problem. Das Ei des Kolumbus. Ich würde sagen, Kolumbus hat da sehr viele Probleme kreiert. Nicht so viel gelöst. Erster Kuss. I love you. I love you, I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. Achtung, Achtung, eine dringende Durchsage. Mit Liebe löst man keine Weltprobleme. Denken Sie mal an Ihren ersten Kuss. Küssen ist umsonst, befeuchtet und hält gesund. Vor dem Kuss, schon gar nicht vor dem ersten, empfiehlt es sich, ein Ei zu essen. Es sei denn, beide Kusspartner verzehren eines, denn geteiltes Leid ist halbes Leid. Nimm kein Ei mehr. Sag doch heute mal Mama, I love you. Papa, I love you. Spreepark. I love you. Bootfahren. I love you. Hund. I love you. Hundskerl. I love you. Kunst. I love you. Chefin. I love you. Arbeit. I love you. Sag jedem I love you. Auch dem Baum. Sag I love you. Nichts tun. I love you. Sag I love you. Jeder Gegensatz. From the bottom of my processor. I love you. Man sagt ja Hunden nicht oft genug, dass man sie liebt. Die denken immer, man versteht, also die Leute denken immer, die Hunde verstehen das nicht, wenn man sagt, oh, so ein kleines liebes Schweinchen. Und dann, aber Hunde können wirklich beleidigt sein, finde ich. Sieht man in deren Augen. Deswegen sollte man sagen, Hund, I love you. Vielleicht, wenn man einfach alle Hundskerle mal mehr lieben würde, gäbe es auch weniger davon. An eye for an eye. Could also be an eye for an eye. A who for an ego. Ego for something else. An egg for an egg. Prozente. Oder wie wir hier sagen, Ei geteilt durch Ei. Bei der wöchentlichen Eiernotierung stieg der Erzeugerpreis für ein weißes Ei der Gewichtsklasse M bei der Haltungsstufe 3 um 0,03 Cent. Give me your eye, your inner eye, your ex, your babies. Denken Sie mal an ersten. It's okay. Bisher werden nach Auskunft des Bundesverbands Ei auch nur wenige Eier in die USA exportiert. I have personal. I'd like to take you on a little journey deep inside yourself. Küssen ist umsonst. Kuss, Kuss, Kuss. Ich küsse dein Auge. Küsse dein Auge. Bleib heil an uns. Ich küsse dein Auge. Langes Denken. Verstehen. Ich muss mal wieder das Programm unterbrechen an der Stelle. Das ist ja eher weniger bekannt, diese Anekdote. Aber das I und das S, die waren ja früher, sahen die recht ähnlich aus eigentlich. Und dann haben die sich wohl ein illegales Autorennen geliefert. Und dabei ist das I gegen die Wand gefahren. Du Markus, das ist wirklich verrückt. Also seit wir diese Recherche zu Eiern machen, sehe ich nur noch Eier. Überall Eier. Alle Künstlerinnen machen was mit Eiern. In jeder Ausstellung gibt es Eier. Es gibt so viele Texte über Eier. Eiersprüche überall. Ja? Und auf Instagram sind auch nur noch Eier. In jedem Schaufenster sind Eier. Das Ei ist überall. Also ein Freund von mir, der meinte vor kurzem, das ist Propaganda. Ich kann nicht sagen warum, aber etwas riecht propagandistisch hier. Die Entscheidung liegt bei uns, den User. Kennt ihr das, wenn Leute im Zug einfach ein Ei auspacken und das dann langsam essen? Urlaubszeit ist wunderschön, drum kommen Sie mal nach Spreeadeln, machen Sie mal Urlaub in Berlin. Und das stinkt im ganzen Zugabteil. Das ist so eine Unverschämtheit, wenn Eier im Zug Ei essen, wenn Leute im Zug Ei essen, wenn sie so asozial sind, ihr Ei allen anderen Leuten in die Nase zu stecken. Mhm. Also wirklich. Es gibt ja den Illusory Truth Effekt. Das heißt, wir denken, etwas ist umso wahrer, je öfter wir es sehen. Und das selbst, wenn wir wissen, dass es unwahr ist. Wenn ich also das Ei die ganze Zeit sehe, heißt das also, das Ei wird immer wahrer? Breathe in. Ich sitze manchmal so rum. Könnte ich einen Text lesen, Fernseh gucken, Radio hören, Internet. Es geht ja jetzt auch schon alles in Farbe. Aber ich frage mich dann so, ja, die Buchstaben haben viel für uns getan, aber was haben wir für die Buchstaben getan? Ach, wie schön, dass niemand weiß, warum ich Eierhäuschen heiß. Versteh schon, je öfter ich jetzt das Wort Ei sage, desto wahrer wird es. Selbst wenn das Ei unwahr wäre, schön. Ein Ei ist doch ein toller Preis. Wenn die Ruderleute da früher ihre Ruderwettbewerbe im Eierhäuschen gemacht haben, dann war der Preis ein Ei. Deswegen heißt das Eierhäuschen Eierhäuschen. Vielleicht. Weißt du, man muss eben sehr lang nachdenken. Ja, sehr lang nachdenken, wenn man wissen will, wie gewisse Dinge waren. Zum Beispiel der erste Kuss. Man merke sich, das nach dem Kuss ist das vor dem Kuss. Wenn es wirklich Denken ist, gibt es überhaupt nur langes Denken. Stellen Sie sich vor, Sie würden alles sofort verstehen. Es gäbe keinen Widerstand, weder innerlich noch äußerlich. Müssten Sie sich dann nicht darauf versteifen, dass die Welt exakt Ihrem Erkenntnisvermögen entspräche, dass sie quasi kopfförmig sei und damit die Möglichkeit von Überraschungen und Erstaunen verabschieden? Bruder, beeil dich, weil ich mach gleich zu, ja? Beeil dich! Am 27. August 1983 war aber nach 650 Sendungen und gut 2000 Rezepten Schluss. Den Grund gibt Rummer erst nach dem Mauerfall bekannt. Er hatte keine Lust mehr, ständig die fehlenden Zutaten zu besorgen. Bleibt also nur noch für mich heute zu sagen, ich verabschiede mich von Ihnen sehr herzlich. Wiedersehen, Ihr Kurt Rummer. Überraschung entspringt der Differenz zwischen einer früheren und einer späteren Überzeugung. Wenn ich überrascht bin, gelange ich unter anderem zu der Überzeugung, dass etwas, was ich ursprünglich geglaubt habe, falsch ist. Oh. Überraschung über manche Dinge ist eine notwendige und hinreichende Bedingung des Denkens überhaupt. Sie können Gedichte zur Werbung um andere Gedanken werden. Man muss es quasi auf die lange Bank schieben. Auf dem heißen Stuhl hat Denken nichts verloren. Oh, Überraschung. Dann versteht man nichts. In diesem Moment muss man einem die Tiefe, nee. Also wenn man an das Weltall denkt, muss einem doch die tiefe Erkenntnis kommen, dass alles miteinander zusammenhängt. Was jetzt jedoch jemand in Sydney, Australien, mit jemand in Milano, Italien zu tun hat, ist trotzdem kaum vorstellbar. Moderner Haushalt, mehr Freizeit. Ich, meine Frau, mein Sohn und die Oma. Wir sind zufrieden. Ich habe überhaupt nichts verstanden. Jetzt, danke. Danke. Der erste Kuss ist zart, tastend, sucht was, stellt dir eine Frage in den Mund. Ich möchte, dass du glücklich bist. Heute Nacht. Und immer. Das bin ich. Wenn alle alles verstanden haben, dann gibt's auch keine Überraschung mehr. Eier sind wohlschmeckend, schnell zubereitet, gehaltvoll. Deshalb nimm ein Ei mehr. Ein seltener Buchstabe. Ach, wenn jede Nachricht nur so wäre wie ein erster Kuss. Kennst du das, wenn es so, man denkt, man hat was verstanden und man hat es dann auch verstanden und dann aber ein Jahr später hat man es wirklich verstanden. Mhm. Und dann aber ein Jahr später hat man es wirklich verstanden. Ja, ja. Aber dann ein Jahr später, dann hat man es wirklich, wirklich verstanden. Und dann versteht man gar nicht mehr, wie man am Anfang das verstanden hat, weil man hat es ja verstanden, aber man hat es nicht verstanden. Ja, das ist wie so ein Zoom. Ja. Oder? Jedes Jahr zoomt man weiter. Das ist wie, wenn man... Das ist wie, vielleicht so wie, es regnet und dann hat man die Regentropfen auf der Haut und man denkt, man weiß, wie Schwimmen ist. Und irgendwann duscht man und man denkt, man weiß, wie Schwimmen ist. Und dann liegt man in der Badewanne und denkt man so, ah, jetzt weiß ich, wie Schwimmen im Wasser ist. Nur wenige können wirklich fliegen. Du mittelhäufiger Buchstabe. Da scheiden sich ja die Geister, wie oft man die Haare duschen sollte. Aber ich würde sagen, bei kurzen Haaren mindestens einmal die Woche, bei langen Haaren eigentlich mindestens zweimal die Woche. Ich wasche ja nicht so gerne Haare. Und irgendwann ist man dann im Pool und dann ist so, oh, jetzt weiß ich aber, wie Schwimmen geht. Und dann fällt man irgendwann vom Boot auf dem offenen Ozean und denkt sich, fuck, das ist Schwimmen. Fast wie Schwimmen. Irgendwie so geht verstehen, habe ich irgendwann mal gedacht. Ich weiß nicht, ob das jetzt jemand verstanden hat, aber ist ja egal. Oh, Überraschung. Ach, Frau Gräfin, ich sehe, Sie rechnen auf etwas extrem Idyllisches und erwarten, wenn wir angelangt sein werden, ein Mischling von Kiosk und Hütte. Da hat Ihre aber eine grausame Enttäuschung. Das Eierhäuschen ist ein sogenanntes Lokal und wenn uns die Lust anwandelt, so können wir da tanzen oder eine Volksversammlung abhalten. Raum genug ist da. Sehen Sie, das Schiff wendet sich schon und der rote Bau da, der zwischen den Pappelweiden mit Turm und Erker sichtbar wird, das ist das Eierhäuschen. Ist das Eierhäuschen. Oh weh! Ein Palazzo, sagte die Baronin und war auf dem Punkt, ihrer Missstimmung einen Ausdruck zu geben. Aber ehe sie dazu kam, schob sich das Schiff schon an den vorgebauten Anlegesteg, über den Hinwegmann, einen Uferweg einschlagend, auf das Eierhäuschen zuschritt. Dieser Uferweg setzte sich, als man das Gartenlokal endlich erreicht hatte, jenseits desselben noch eine gute Strecke fort – Und weil die wundervolle Frische dazu einlud, beschloss man, ehe man sich im Eierhäuschen selber niederließ, zuvor noch einen gemeinschaftlichen Spaziergang am Ufer hinzumachen. Immer weiter flussaufwärts. Gegenwärtig werden in unserer Republik täglich 9 Millionen Eier. Atmen. Atemanweisung ohne Atmen. Wir atmen in den Bauch. Wir atmen in die Schultern hinein. Wir atmen aus dem Kopf heraus. Wir atmen durch die Zehen. Wir atmen mit den Knien gebeugt. Wir atmen, damit sich die Rippen ausdehnen. Wir atmen, um dir die Luft zu klauen. Wir atmen, weil die Luft ist for free. Ich atme deinen Kohlenstoffdioxid. Du atmest mein Kohlenstoffdioxid. Bäume atmen unseren Kohlenstoffdioxid ein und machen Sauerstoff. Wir atmen, ohne es gelernt zu haben. Wir atmen, weil wir sonst sterben. Wir atmen, obwohl es heute stickig ist. Wir atmen, auch wenn es stinkt. Wir atmen... Wir atmen bis zur Revolution! Ich wasche ja nicht so gerne Haare. I am that is the verdict I am most afraid of, because it would mean I am that person with that past. So I can never be known too much, because then people start saying, that's her, she is that. If you kill fiction, reality will slaughter you. Also atmen wir weiter. Wir atmen Worte ein und Gedanken aus. Wir atmen und schreiben die innere Ordnung neu. Wie ein Raum oder Spielbrett, auf dem sich die Objekte verändern, je nachdem, wo sie sind. Rechts unten fallen sie in die Unendlichkeit. Die Luft bleibt weg, weil die Worte im Hals stecken. Ein Luftballon, ein gelber, vernichtete sich selber. Vor lauter Aufgeblasenheit platzte ihm der Kragen vor der Zeit. Ein Luftballon. Ein blauer, der war entschieden schlauer, verlängerte sein Lebenslauf, denn halb so sehr blies er sich auf. Wer sich so aufgeblasen, der will auch hoch hinaus. Doch wenn er einen Stich bekommt, ich meine ja den Luftballon, dann ist es mit ihm aus. Atmen nicht vergessen, sagt die Yoga-Lehrerin. Wir atmen im Loophole, kommen gerade noch so durch. Sämtliche äußerlichen Ablenkungen, die unsere Seele bombardieren, werden ausgeschaltet. Ich meine ja den Luftballon. Richtig. Die Erde sei dabei als Kugel angenommen. Atmen wie Achterbahn, Atemschock vor der Geisterbahn. Die Luft wird dünn auf dem Riesenrad. Atmen kann wirklich jeder, Riesenradfahren nicht. Wir können nun mal nicht um die Wette atmen, sonst knipst es einem die Lichter aus. Der Gewinner bekommt ein Ei. Wie die Ruderfahrer, wie die Ruderrennfahrer, wie die Ruderer vor dem Eierhäuschen damals. Entschuldigung, eigentlich hätte ich gern kein Ei als Preis, sondern eigentlich hätte ich gern lieber ein Mercedes-Benz. Das wäre mir lieber gewesen. Danke. Im Kreis drin. Aus dem Käfig. Nest. Vielleicht das Gleiche. In der Hand. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Jede Kindheit ein Käfig. Aus dem Nest rollen können die dann nicht. Die rollen immer nur um ihre eigene Achse. Also die drehen sich quasi um sich selber oder im Kreis. Naja, also Lupen sind ja Eier. Also die können ja nicht richtig rollen. Darum sind die Eier auch nicht so interessant für Techno, weil du willst ja runde Loops und die Eier sind ja ovale. Glaubst du, sich im Kreis drehen macht einen egoistisch oder... Also schwindlig. oder schwindlig. Für Verwirrung. Vielleicht, wenn die Eier auf die Welt kommen, die sich dann so drehen, kotzen sie erstmal. Sammeln, gammeln. I love you, nichts tun. Hier steht 19.09.2020, Notiz. Kaffee. Also ich mache mir die ganze Zeit Notizen, okay? Also was ich denke, was so gesagt wird, ich puste alles in die Notizen-App. Aber wenn ich da wieder reinlese und ich nehme mir eigentlich nie die Zeit, ja, den Kontext mit aufzuschreiben, wo ich das alles gehört, gelesen oder was auch immer habe, habe ich keine Ahnung mehr, von wem das Zitat oder der Gedanke stammt. Auf dem Papier klingen alle Worte gleich für mich. Auf dem Papier klingen alle Worte gleich für mich. Meine Worte und deine Worte ununterscheidbar. Ein und dieselbe Luft. Jetzt halt doch mal die Luft an. Und dann was? Ist die Luft raus? Und dann? Wird die Luft dünn? Und dann? Ist alles aus der Luft gegriffen? Und dann? Hat es Luft nach oben? Und dann? Schwebt es in der Luft? Ja, und dann? Ist es ziemlich aus der Luft gegriffen? Ja, und dann? Jagen wir es in die Luft. Das Programm für eine dringende Durchsage. Achtung, Achtung! Die heutigen Vokabeln sind Eigenlob, Eingeständnis, Eigennutz, Freizeit, eilig, einvernehmlich, Einverständnis, Feiern, nochmal Freizeit, Leibspeise, Einfallspinsel. Sprechen Sie mir nach. Eigenlob, Eingeständnis, Eigennutz, Freizeit, eilig, einvernehmlich, Einverständnis, Feiern, Freizeit, Leibspeise, Einfallspinsel. Zum Beispiel. Sammelt an. Die Worte, die Torte, die Orte, nicht aber die Wut, den Hut und den Hochmut. Own it ist der Appell an das Subjekt der Postmoderne. Das ist natürlich schlecht für uns, Sophie, weil ich gar keine Lust habe, etwas zu besitzen. Ich es lieber machen will, so wie du. Vielleicht sind wir zu faul für das Eigentum. Gleich in zweifacher Hinsicht. Einerseits sich von innen zersetzend, gammelnd, in sich selbst, Autolyse oder mit anderen, sich auflösend, verwandelnd, anderes werden. Monster. Energie freisetzend, stark riechend. Ja, auch besoffen manchmal. Alkoholisiert. Andererseits, wie Wikipedia sagt, ein Mangel an vorhersehbarer Aktivität bezüglich gesellschaftlich auferlegter Arbeit. Faul sein ist gar nicht so schlecht. Ist also gar nicht so schlecht. Ich wollte, ich wäre ein Huhn, ich hätte nicht viel zu tun. Ich legte täglich nur ein Ei und sonntags auch mal zwei. Also gammeln wir lieber, anstatt zu sammeln, obwohl man ja für das Gammeln auch sammeln muss. Zeit vor allem, Zeit und Bakterien. Danke. Also wir haben euch hier jetzt mal ein paar R gesammelt, also ein kleines Ovo-Lexikon erstellt. Das erste Wort ist Ovomaltine, das haben die Schweizer erfunden. Die denken ja auch immer, sie seien was Besseres. Wer hat's erfunden? Danger! Die Schweizer. Oh, genau. Aber leider schmeckt Ovomaltine halt auch wirklich besser als Kakao, sorry. Also, wir haben Ovulation. Ovophanie, das ist eine Ei-Offenbarung. Ovokalypse, Ovotopie, Ovokosmos, Ovolution, Ovodox, Ovomanie, Ovodukt. Dann gibt es noch den Ovozyt, ein zerbrochenes Ei, der Eiertod. Gammeln wird erfunden. Stopp, AI-Slop, Brainrot und alle gammeln mit. Krokodile, die Flugzeuge sind. Hühner, die Windeln tragen, Hunde, die Rollschuh fahren, Katzen, die Flossen haben, Pandas, die Eier austragen und Dinos gebaren. Martin Luther King schwufend auf dem Rave mit langen Haaren. Mama, du willst. So gut, my friends verschwinden. Dieses Fahrgeschäft ist in ein anderes Fahrgeschäft gekracht. Und dann sind 15 Menschen gestorben. Aber dafür, das ist ja auch Werbung, dass man dann einfach was verschwinden lässt. Der Markus sucht einen Stift. Ja, irgendwas ist ja auch bei mir hier verschwunden. Alles schwindet. Kann man nicht einfach mal Sachen in der Vergangenheit lassen, die in die Vergangenheit gehören? Lately, I like just make it until you fake it. We're just viewing nothingness, right? Movie sequence. Actually, we have a nothing background. Verschwinden Sie doch einfach mal. Es gibt Leute, die einfach verschwinden. Davon liest man immer wieder in der Zeitung. Die gehen einfach von dem einen auf den anderen Tag ohne Nachricht, ohne gar nichts. Schatz, ich geh mal Zigaretten holen. Ja. Oder, ja, und du steigst einfach in die U-Bahn und dann steigst du am Ende der U7 aus und dann steigst du einfach in die nächste U-Bahn oder Bus. Kann man alles mit öffentlichem Verkehr machen. Irgendwo gibt es bestimmt immer den nächsten öffentlichen Verkehr. Braucht man noch nicht mal den ICE und irgendwann landet man in Italien und hüpft auf irgendeinen Dampfer, genau, und dann kommt man in Amerika oder so an. Und ruft einfach nie wieder zu Hause an. Bei manchen Sachen stelle ich mir direkt die Geschichte dazu vor. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Weißt du, was ein richtig dämliches Wort ist? Lakune. Gehaltvoll. Deshalb, nimm ein Ei mehr. Bleibt also nur noch für mich heute zu sagen, ich verabschiede mich von Ihnen. Sehr herzlich, auf Wiedersehen.